Brötchen fliegen, hei, das macht Vergnügen. Denn der blonde Hans spielt für uns zum Tanz. Ja, es tanzt sich wunderschön, dort wo die großen Linden stehen. Oben in den Zweigen singt es zu den Geigen. Chiepe, chiepe, chiep, heute ist ihr Betrieb. Finken, Hahn und Klarinett zwitschern so fröhlich im Duett. Tuba, Bass und Posaune brummen ohne Rast und Ruh. Und der Laubfrosch im Gras, ja, der Laubfrosch im Gras klatscht den Takt dazu. Alle Röckchen fliegen, hei, das macht Vergnügen. Denn der blonde Hans spielt für uns zum Tanz. Ja, es tanzt sich wunderschön, dort, wo die großen Linden stehen. Blau ist der Himmel und die Sonne lacht. Heute haben sich die Mädchen schön gemacht. Musikanten sind da, Musikanten sind da. Und schon erklingt die Harmonika. Zu den Geigen. Schiebe, schiebe, schieb, heute ist ihr Betrieb. Finken, Hahn und Klarinett zwitschern so lustig im Duett. Tuba, Bass und Posaune brummen ohne Rast und Ruh. Und auch der Laubfrosch im Gras, ja, der Laubfrosch im Gras, ja, ja, der klatscht den Takt dazu. Alle Röckchen fliegen, hei, das macht Vergnügen. Denn der blonde Hans ja, es tanzt sich wunderschön, dort wo die großen Linden.